Deutschlandfunk. Kommentar. Wieder einmal steht Facebook in der Kritik. Wieder einmal hat sich der US-Konzern entschuldigt und Besserung gelobt. Obwohl sich das Unternehmen selbst als Opfer sieht, weil sich die Datenanalysefirma Cambridge Analytica durch einen Trick Daten von Millionen Facebook-Mitgliedern besorgt haben soll. Letztlich aber stehe die Politik in der Pflicht, meint unser Kommentator Falk Steiner. Nein, die Probleme der digitalen Welt sind nicht vom Himmel gefallen. Es gibt eine Vielzahl an Experten, die sowohl vor ausufernden Überwachungsfantasien, datengetriebenem Machtmissbrauch, der Inkompatibilität demokratischer Grundprinzipien mit dem Fehlen ausgewogener rechtsstaatlicher Regelungen im digitalen Raum gewarnt haben. Die davor gewarnt haben, dass wer die Digitalisierung nicht auch als Herausforderung für gesellschaftliche Strukturen und Realitäten erkennt und entschlossen anpackt, früher oder später ein böses Erwachen erleben wird. Und genau so eines ist das, was nun zu beobachten ist. Zwar geht in der Diskussion um Facebook, Cambridge Analytica und die Dienstleister rund um die Hauptfiguren Alexander Cogan, Steve Bannon und Robert Mercer einiges durcheinander. Und die Frage, wie weit die Aktivitäten dieser Akteure tatsächlich Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen konnten, wird sich wohl nie abschließend beantworten lassen. Aber die Grundkonstellation ist bemerkenswert und geradezu prototypisch für den digitalen Raum. Da ist das Unternehmen Facebook, das weit mehr Daten sammelt, als für seinen Betrieb notwendig wäre, das seine Hände in Unschuld wäscht, obwohl es mit seinen eigenen Strukturen und mangelnder Durchsetzung seiner eigenen Vorgaben erst das Problem ermöglichte. Da ist ein in Forschungskreisen viel diskutierter psychologischer Ansatz, der sich durch einen Politikdienstleister vielversprechend vermarkten ließ. Da ist der Wille zu tun, was möglich ist. Und da sind Finanziers, die genau das in ihrem Gewinnstreben ermöglichen und Kunden, die darin einen Vorteil wittern. Und da sind die Nutzer, die es eigentlich schon längst besser wissen müssten. Seit 2011 gab es mehrere grundsätzlich vergleichbare Vorfälle. Aber da ist auch die Politik, die über Jahre manchem Treiben der Digitalunternehmen weitgehend tatenlos zugeschaut hat. Wenn im Mai die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, dann wird erstmals ein Gesetzeswerk den Versuch unternehmen, die Grundpfeiler des westlichen Demokratieverständnisses auch gegenüber international agierenden Technologieunternehmen strafbewehrt durchzusetzen. Es brauchte dafür die NSA-Affäre, sonst würde man noch heute darüber streiten, ob man so etwas überhaupt brauche und mit dem europäischen Datenschutzrecht aus den 1990ern agieren, einem Fossil aus dem digitalen Pleistozän. Heute nun hat die EU-Kommission einen weiteren Schritt Richtung Neuzeit vorgeschlagen. Digitale Betriebsstätten, um allzu einfacher Steuervermeidung, dem Entkoppeln von Ort der Gewinnerzielung und der Versteuerung des Gewinns, insbesondere auch im digitalen Raum, einen Riegel vorzuschieben. Das sind vielversprechende Ansätze. Ob sie tatsächlich erfolgreich sein können, hängt aber auch davon ab, ob sie konsequent und branchenübergreifend verfolgt werden. Denn Digitalunternehmen, das sind schon heute nicht mehr nur Apple, Google, SAP, Amazon und Facebook. Und in wenigen Jahren werden es noch sehr viele Unternehmen mehr sein.